Als fünftes darf ich Ihnen nun vorstellen, den Mann mit dem Bulldogskopf. Johann, der Mann mit dem Bulldogskopf, ist vorgestern 16 Jahre alt geworden. Wie Sie sehen, sind seine Unterkieferknochen abnorm stark ausgeprägt, sodass er mit einer Unterlippe ohne weiteres bequem seine Nase bedecken kann. Sie sehen hier, was die Natur für Spiele zu betreiben beliebt und welch seltsame Menschen auf unserer Erde hausen. Und nun, meine Herrschaften, kommen wir zur sechsten Nummer und damit zum Clou unserer Serie. Jonita, das Gorillamädchen. Wie sich die Herrschaft überzeugen können, ist Jonita am ganzen Leibe tierisch behaart und auch die Anordnung der inneren Organe ist wie bei einem Tier. Der Zeppelin! Zurück, Jonita! Schucke! Aber der Zeppelin! Aber ausgeschlossen zurück! Ja, wer hat euch denn gerufen? Was nehmt ihr euch denn heraus? Wir wollen auch den Zeppelin sehen. Die Krüppel sind wahnsinnig geworden, den Zeppelin sehen. Sonst noch was gefährlich auf die Plätze, aber schleunigst bitte. Was braucht ihr, einen Zeppelin zu sehen? Wenn man euch draußen sieht, sind wir pleite. Das ist ja Bolschewismus! Also beschimpfen lasse ich mich nicht! Es sieht schöner aus, der Zeppelin. Auch in der Nacht. So beleuchtet. Aber wir fliegen ja nicht mit. Bestimmt. Sie schauen mich so komisch an. Sie mich auch? Ich glaube, ich habe schon einen kleinen Sitzen. Und Sie haben noch nie einen Alkohol getrunken? Noch nie. Und auch sonst sind der Herr so zurückhaltend. Das wieder weniger eigentlich. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ist das jetzt der Alkohol? Oder es geht nämlich etwas vor in mir, was ich nicht kontrollieren kann. Wenn man zum Beispiel Geld hätte. Geh, sei doch nicht so fad. Sind wir jetzt per Du? Für diesen heutigen Abend? Und für sonst? Vielleicht. Du heißt Eugen. Ja. Und ich heiße Caroline. Was lachst du jetzt? Weil ich mich freue. Und ich heiße Konrad. Oh je, der Rauch. Der Herr Kommerzienrat. Na, böses Carolinchen. Wer sitzt denn da drinnen, während draußen der Zeppelin fliegt? Ah, den Zeppelin, den kenne ich schon auswendig. Nur so weiter. Lassen Sie sich nur nicht stören in Ihrer angeregten Unterhaltung. Herr Kommerzienrat, angeregt ist anders, wie man sozusagen pflegt. Anders? Sie Zyniker. Wie willst du das jetzt verstanden haben, dass du nicht angeregt bist? Aber das war doch nur eine momentane Taktik. Du bist also ein berechnender Mensch, auch in der Liebe. Nein, das ist ein krasses Missverständnis, was du da nämlich jetzt denkst. Ich denke ja gar nichts. Ich sage es ja nur. Nun wird sich nur Jonita erlauben, Ihnen eine Probe Ihrer prächtigen Naturstimme zu geben. Darf ich bitten?